Kundgabe 5490. Empfangen durch Bertha Dudder am 18.09.1952. Aufgabe des Menschen auf Erden. Gotteskindschaft. Euch Menschen ist eine Aufgabe gestellt, auf Erden. Ihr aber gedenket dessen nicht. Und ihr gebet euch keine Rechenschaft darüber, ob ihr das Erdenleben auch recht ausnützet. Das heißt, im Willen Gottes lebet. Die Frist ist aber nur kurz bemessen. Und so ihr das Erdenleben beendet habt, ist für euch keine solche Möglichkeit mehr, wo ihr die euch gestellte Aufgabe erfüllen könnet. Unter großen Anstrengungen könnet ihr wohl im jenseitigen Reich noch aufwärts steigen, doch niemals mehr das erreichen, was ihr auf Erden hättet leicht erreichen können. Die Gotteskindschaft, die euch zu seligsten Wesen im geistigen Reich macht. Auf Erden könntet ihr einen übergroßen Lichtreichtum empfangen und als Lichtwesen nach dem Tode eingehen in das geistige Reich. Denn Gott bietet euch ein solches Gnadenmaß an, dass ihr jegliche Schwäche verlieren und krafterfüllt wirken könntet, so dies euer Wille wäre. Keinem Menschen ist das Erreichen des Lichtgrades unmöglich. Und dass es auch nicht schwer zu sein braucht, ist das Gnadengeschenk Jesu Christi, der für die Menschen es erworben hat am Kreuz. Ein jeder Mensch kann nun die Kraft anfordern von ihm, und ein jeder Mensch wird unwiderruflich das Ziel erreichen, der Jesus Christus anrufet um Hilfe. Wer von euch Menschen aber schenkt dem Boten Gottes Gehör, so ihr darüber aufgeklärt werdet? Wer von euch Menschen strebt bewusst danach, die Gotteskindschaft zu erreichen auf dieser Erde? Es ist nur ein Selbstgestalten zur Liebe nötig, wozu euch Menschen die Kraft vermittelt wird, wenn ihr es ernstlich wollet und Jesus Christus um seinen Beistand bittet. Wenig nur wird von euch Menschen gefordert, unermesslich viel euch aber geboten. Und doch streben wenige nur nach diesem Grade, der euch ein Leben in höchster Seligkeit einträgt. Ihr sollt Kinder Gottes werden, voller Liebe zum Vater verlangen. Ihr sollt ihm in seinem Urwesen euch angleichen, das heißt, gleichfalls zur Liebe werden. Euer Wesen aber ist noch sehr von der Ich-Liebe beherrscht. Und diese denkt nur an das irdische Leben, nicht aber an das Leben nach dem Tode. Ihr fraget euch nicht, weshalb ihr auf Erden seid. Ihr suchet nicht, den Zweck zu ergründen, sondern ihr sehet das Leben als Selbstzweck an, wo es doch nur Mittel zum Zweck ist. Und darum lasset ihr die Erdenzeit ungenützt vorübergehen. Ihr nutzet eure Lebenskraft verkehrt, das heißt, nur zum Erreichen irdischer Güter, die vergänglich sind. Eures Lebens nach dem Tode, der Unvergänglichkeit der Seele aber gedenket ihr nicht. Und ihr werdet es einst bitter büßen müssen, so ihr erkennt, dass ihr unwiederbringlich etwas verloren habt, was ihr leicht gewinnen konntet. Doch Gott achtet euren Willen. Er bestimmt oder zwingt euch nicht. Doch er warnet und mahnet euch ununterbrochen. Er stellt euch durch seine Diener auf Erden ständig euren Daseinszweck vor Augen. Er schickt euch Boten in den Weg, die euch seinen Willen verkünden sollen. Er tritt euch selbst entgegen in Form von Leiden und Nöten und zeigt euch die Vergänglichkeit des Irdischen. Er lässt kein Mittel unversucht, um euch zum Erkennen zu leiten, doch er lässt euch die Entscheidungsfreiheit. Und gerade deshalb werdet ihr euch verantworten müssen vor ihm, denn ihr könntet euer Ziel erreichen, so ihr euren Willen recht gebrauchen würdet. Amen.